Questcast Dungeons & Dragons. Keine Zeit für Kuchen. Und damit in eine neue Folge D&D Questcast Samhold, aufgenommen an einem der letzten Tage 2023. Und wenn ihr das hört, habt ihr schon das neue Fancy-Jahr, was bestimmt viel besser ist als das letzte Jahr. Und mit aus der Vergangenheit sprechen jetzt Alina, Marcel, Ray und Sascha. So Geister aus der Vergangenheit. Hey. Hallo. Anders als sonst, wenn wir aus der Zukunft sprechen. Das wird dann noch gruseliger, wenn man sich dann selber hört. Aus einem anderen Jahr, aus der Vergangenheit. Oh, ganz neues Konzept. Ja, deswegen also auch nicht wundern, wenn ihr plötzlich irgendwie Böllergeräusche oder sowas dann hier so mit in der Aufnahme haben. Das sind dann Magic Missile aus der echten Welt irgendwie. So, also nicht wundern. Gut, hier ist nichts. Ja, mal gucken. Sprecht für euch selbst, ich bin in Berlin, also. Könnten auch normale Berlin-Geräusche sein, wenn irgendwas brennt oder explodiert, also. Ja, dann passt es ja heute. Wir haben ja schon festgestellt, wir haben da einen guten Anknüpfpunkt und dann machst du einfach das Fenster auf und dann haben wir auch die Geräuschkulisse, dann brauche ich hier nicht irgendwie noch auf den Knopf drücken. Ist auch schön. Wieder ein bisschen, kleines Mini-Bisschen Zeit vergangen zur letzten Aufnahme. Deswegen nicht wundern, wir sammeln uns wieder und wir versuchen so nahtlos wie möglich wieder einzusteigen. Nachdem wir uns jetzt weitläufig über, wie wir unser Wasser am liebsten trinken und Baldur's Gate und Weihnachtsfeiern und so weiter ausgetauscht haben. Moment. Erstmal müssen wir natürlich hier ansetzen, wo wir das letzte Mal waren. Und zwar hatten wir ja so einen kleinen Wind und wir waren ja draußen. Und dieser kalte Wind, von dem ich gesprochen habe, dieses kalte Lüftchen, das ist halt nach wie vor immer noch so. Und wir hatten unsere Gruppe verlassen, die sich hier aufgetrennt hatte. Einerseits mit Dahlia, die in ihrem Haus irgendwie jetzt einen Nervous Breakdown hat und den Vogel fast erdrückt. Und wir hatten den Rest der Truppe, die jetzt so langsam überlegt, okay, was machen wir denn jetzt aus der Situation hier eigentlich? Das ist ja jetzt ein Problem, weil wir haben da einen Herr Ephyrion mit seinen zwei Handlangern und eine Situation, die ja grundsätzlich erstmal problematisch ist, je länger sie ja stattfindet. Und ja, irgendwie versuchen Asriel und Eras irgendwie die Situation zu retten, um die Aufmerksamkeit vielleicht irgendwie auch weg und irgendwie, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, ich habe es noch nicht so ganz durchstiegen so, aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, Samhold, unser Bürgermeister, er wird die Situation anscheinend nicht retten und ist mal wieder überfordert. Und unseren Plan B von Nyx, also es wird wahrscheinlich irgendwann einen Moment geben, irgendein geheimes Zeichen, wo Nyx irgendwas Verrücktes macht. Gucken wir mal, wann es passiert. Die Szene, so wie wir sie verlassen haben, also diese Zeltstadt irgendwie immer noch um diesen Krater drum, mit diesem, ich nenne es mal vorsichtig, Portal irgendwie so, gucken so ein bisschen mehr auf die Szenerie, weil ja versucht unser Herr Ephyrion so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Inzwischen wurden von einem seiner Handlanger auch diese noch mehr von den versprochenen Gegenständen, falls jemand Hinweise zu seiner verschwundenen Tochter irgendwie mitgeben kann und so hingelegt und irgendwie schön drapiert und so. Da sind dann mehrere Bücher und auch mehrere Stäbe, also so ein paar Sachen, die anscheinend der Meinungsverstärker, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, der Meinungsverstärker, um dann vielleicht doch mal ein paar Tipps fließen zu lassen. Ja, und von Samhold kommt nur so ein Achselzucken, nachdem gefragt wird von Herr Ephyrion, was ist das eigentlich für ein Dorf? Kommt von ihm nur so ein Achselzucken. So, ist ja normal für ihn. Das ist hier halt so. Und der zweite Handlanger von Herr Ephyrion fängt an, aus einer größeren Tasche inzwischen, holt er auch einer viel zu kleinen Tasche für die Sachen, die er da rausholt, irgendwie riesige Stangen rauszuziehen und größere weiße Leinen oder ja, größere Leinen irgendwie, die er dann da rauszieht und so nach und nach auf dem Boden ausbreitet. Und Elfyrion sucht hier immer noch die Person, die am ehesten mal jetzt sagt, was, wie es denn hier jetzt so weitergeht. So, bevor unser Herr Elfyrion das selber übernimmt, aus seiner Position heraus. Und sein Blick fällt dann erneut erstmal wieder auf kurz auf Eras, aber aufgrund seiner Worte dann auf Azrael. Und schaut sich das Spektakel so ein bisschen an. Es muss ja schon drollig und auch interessant aussehen, wie eine kleine Katze Feuer zwischen den Tatzen hin und her springen lässt. Das würde ich auch mal in echt gern sehen. So cool, dass da würden Leute Geld für bezahlen. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Eine Zauberkatze. Mhm. Ist schon nicht schlecht. Und die Aufmerksamkeit ist auf Azrael, aber so wirklich irgendwie, weiß nicht. Und so ein paar Leute kommen inzwischen aus den Zelten näher und wollen sich mal angucken, was wird denn da eigentlich ausgepackt und worum geht's denn hier? So langsam shiftet das zu, ist mir egal zu, ach naja, wir gucken mal. Aber da mal eine Frage. Also die Leute aus den Zelten, das sind ja quasi alles Leute, die jetzt neu ins Dorf gekommen sind, wegen dem Krater und diesem magischen... Also es ist ja niemand wirklich aus dem Dorf. Haben die vielleicht haben die Chance gehabt, Dalia mal zu sehen in der Zeit und so quasi so ein bisschen zu sagen, ja, vielleicht kann ich mich da an was erinnern, weil ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, aber das musst du sagen, Henrik, dass die Leute, die aus dem Dorf kommen und die Dalia kennen, die würden da ja wahrscheinlich eher Abstand nehmen von dem Ganzen. Oder sieht man dann schon irgendwie, also wenn sich jetzt nichts umgucken würde und so in die Runde gucken würde, einfach und versuchen würde, die Leute zu lesen, gerade die Nicht-Neuankömmlinge, sag ich mal, was würde sie da so sehen, außer jetzt vielleicht mal ein Gucken? Also könnte man da schon irgendwie so... Gerade bei den Leuten, die halt Dalia entweder kennen oder halt gesehen haben könnten. Kann man da irgendwas ablesen? Das wäre für mich eigentlich mal so eine Probe, wo wir Richtung Wahrnehmung gehen. Dass du mal geziert schaust. Also du weißt schon, also die Logik ist schon, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen und ihr habt soweit die Leute auch zumindest kennengelernt, dass ihr wüsstet, die Leute sind soweit zusammengeschweißt. Also da die auch aus unterschiedlichen Ecken kommen und unterschiedliche Sachen mitbringen, hacken die sich nicht gegenseitig das Auge aus. Aber bei den neuen Leuten, die dazugezogen sind, also stell dir eine Gruppe Level 1 AbenteurerInnen vor, so ungefähr, die sind ja halt frisch dazugezogen in ihrem Zelt und warten halt darauf, dass irgendwie was Spannendes passiert da bei diesem komischen Portal. Da kannst du natürlich nicht für bürgen, aber wenn du noch mal gucken möchtest genauer, wäre das dann schon so Richtung einer Wahrnehmungsprobe. Wo warst du nochmal ungefähr, oder um das einschätzen zu können? Ein bisschen abseits, oder? Wobei so rückt sich so im Schatten der Zelte entlang oder der Bäume da. Mhm. Also ein bisschen abseits, ja. Also so, dass man schon einen weiteren Blick auf die Leute hat. Natürlich manche halt, ne, Rücken dazu. Aber so mit Brennspiritus und Feuerzeug in der Hand. Ja, also sehr nah an den Zelten mit leichten Griff in zu Feuerdingen in der Tasche. Gut, wenn du da sowieso so ein bisschen drin umhergehst, würde ich erstmal eine Difficulty von... Die Aufmerksamkeit ist ja auch nicht auf dich und du guckst so ein bisschen und dann machen wir einfach erstmal wirklich nur eine 10. Dass du einfach mal guckst mit einem Probenwurf, wie... Okay, das ist der richtige Würfel? W20, wie bei Baldur's Gate. Genau so wie du es sonst auf Steam Deck machst. Juhu. Okay, ich habe eine 18 gewürfelt. Warte mal, habe ich denn? Ich muss den immer parat haben. Den hier. So. Du schleichst, tapst, gehst so zwischen den Zelten so ein bisschen entlang und schaust dir dann schon die einzelnen Gruppen an, die wirklich hauptsächlich aus Leuten bestehen, die hier nicht zugehörig sind. Manche sind vielleicht ein paar Tage früher schon mal da, aber nach und nach kamen ja immer mehr. Und was du mitbekommst, ist, dass die ersten schon so irgendwie anfangen zu tuscheln und irgendwie sich so beraten und überlegen, so von wegen Elfenfrau so und Ohren und dies und das und so. Bei den Abenteuern, die du so siehst, sind dann auch hin und wieder mal Elfinnen, Halbelfinnen dazwischen, aber das ist ja, naja, Aber du kriegst schon so mit, man tuschelt, man überlegt, man zeigt. Es scheint sich schon so ein bisschen langsam, so ein bisschen wie bei einem Unfall am Anfang, wie erstmal gar keiner helfen und dann wollen plötzlich alle helfen. So diese Grundstimmung. Mit dem Unterschied vielleicht, dass man beim Unfall nicht überlegt, was kann ich da mitnehmen von dem, was beim Autowrack so rumliegt. Erstmal looten, ja, schön. Okay, also da ist schon quasi so eine bin ich mal beunruhigt, dass Marcel jetzt wegläuft bei diesem erstmal irgendwo looten gehen. Hoffentlich ist er nicht umgefallen. Nein, er ist noch da. Ist auch schön, wie die Kamera fährt. Er hat ja so eine bewegliche Kamera neuerdings und der Weg geht dann immer mit. Super. Es ist immer sehr irgendwie hypnotisch, wie diese Kamera. Ja. Egal. Ja, und stetisch inzwischen. Das ist das, was ich für nächstes Jahr brauche. Vorsätze, stetisch kaufen. So. Wir sind gar nicht abgehört gerade oder so. Okay, also man sieht quasi schon, wie sich die Leute, wie überlegt wird und so das Potenzial für, wenn sich jemand an Dalia erinnern würde, dann würde man das jetzt demnächst wohl auch sagen. Ja, weil das Dorf ist halt auch einfach gar nicht riesig. Also das ist ja wirklich von der Personenanzahl noch überschaubar, dass du halt irgendwann die Leute auch mal, vielleicht auch nur im Vorbeigehen, aber dass du sie gesehen hast und auch sie hat sich... Ich glaube, weiß nicht, Daya, hast du dich dann in der Zeit vom ersten bis zum jetzigen Abenteuer irgendwie anders verhalten, versteckt? Irgendwas? Wahrscheinlich so wie immer. Wir haben doch alle in irgendeiner Form auch in der Kneipe ausgeholfen, oder? Ja. Also das heißt, alle müssten sie gesehen haben. Ja. Und Dalia ist ja sowieso dafür bekannt, dass im Dörfchen halt immer mal jemand vorbeikommt für, weiß ich nicht, irgendwelche Salben und Co., falls mal was benötigt wird. Und sowas spricht sich ja für gewöhnlich auch rum. Dann natürlich auch unter der Adventure-Party, die dann da jetzt irgendwie temporär ist. Also falls jemand was braucht, könnte man natürlich immer noch sagen, hey, dort hinten, Waldesrand, kannst du nicht übersehen, da ist Herbst. Ne? Also wäre bestimmt mal die eine oder andere Gestalt vorbeigekommen. Azrael würde derweil irgendwie, wenn er das Gefühl, also ne, er hat jetzt nicht angefangen, eine Show abzuziehen, sondern einfach nur gezeigt, dass er tatsächlich zaubern kann. Er würde damit einmal aufhören und sich abwenden von Ethereum und quasi mit seinem Gesicht in die andere Richtung gucken, um einmal in den Rahmen zu warpen. Und Abraxas würde anfangen, gegen die Scheibe zu klopfen bei Dalia. Dalia erhebt sich von dem Boden, wo sie halt immer noch eher ein bisschen zusammengekauert in der Ecke saß. Guckt einmal kurz zum Fenster, sieht, okay, es ist nur, ich sage jetzt mal ein altbekanntes Gesicht und öffnet das Fenster. Ja, mit viel Schwung und Federfliegen kommt dieser Rabe in dein Zimmer, dreht eine Runde, sucht sich dann, landet dann dort an deinen Büchern, an denen die du hast, rupft eins aus dem Regal und wirft es ohne viel Federlesen auf den Boden, sodass es aufschlägt und fängt an zu blättern und zu gucken und fängt dann an, so einzelne Wörter anzupicken. Moment, was möchtest du mir sagen? Dalia ist fokussiert auf das Buch. Er versucht so viel zu sagen wie hau ab, sie kommen wahrscheinlich. Kannst du schon was sehen? Also, spricht dir jemand was, dass jemand kommt? Der guckt dich so an, legt den dann plustert sich einmal und dann tippt auf, blättert noch ein bisschen und tippt dann auf Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Alia guckt sich hektisch in ihrer Hütte um. und überlegt kurz. Sie hat ihre Tasche zusammengeschmissen. Sie könnte theoretisch gehen. Aber sie weiß ja auch einfach ja nicht, wohin. Also. Abraxas fängt an zu tippen auf Wald und Verstecken. Aber wohin verstecken? Also ihr ist... Du kennst den Wald doch selber. Nein, so geht das nicht, so geht das nicht. Ich muss irgendwie zuhören. Ich muss das mitkriegen. Und in dem Moment stoppt Dalia kurz. Macht die Augen zu. Atmet tief durch. Macht praktisch eine Bewegung, als würde sie sich einmal so selber umarmen. Es fängt an, alle Blätter, die auf dem Boden sind, fangen einmal an zu rascheln, wirbeln um sie herum. Es macht Platz praktisch einmal. Und das, was überbleibt, ist nicht Dalia, sondern eine kleine Ratte auf dem Boden. Mit verdächtig orangefarbener Färbung. Aber eine Ratte. Und Dalia wiegt sich ein bisschen in der Sicherheit, dass sie zumindest damit wahrscheinlich unauffälliger ist. Kann jetzt leider ja auch Abraxas keinerlei Infos mehr geben, aber guckt nur einmal kurz hoch und verschwindet. Hast du das Gefühl, Abraxas seufzt und bevor du verschwinden kannst, packt er dich am Rückenfell. Oh nein! Was liegt mit dir los? Das ist einfach die Rache für das Vogelschütteln. Und ab in den Kamin damit. Hui. Die Ratte hat ebenfalls nur einen Hitpoint. Uns darf nichts passieren. Nein, nee, wirklich. Haltet euch vom potenziellen Feuer fern, sollte es ausbrechen. So, ja. Abraxas würde aber Richtung, also von dem, was du gesagt hast, Dalia, zurück zur Gruppe fliegen, um dich in der Nähe von uns, aber nicht direkt bei uns einmal ins hohe Gras zu setzen, damit du dir das angucken kannst. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Er hätte von Dalia sein können. Wie du da so die Dalia-Ratte mitnimmst, kann ich euch auch noch mitgeben, dass ihr halt über dieses Dorf so ein bisschen höher dann fliegt. Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach mit einer Ratte im Gepäck, aber du kriegst eine angenehme Flughöhe soweit dann auch noch hin und es ist ja auch nicht so weit und von oben sieht er auch so diese ganzen unterschiedlich gebauten Häuser und die Zeltstadt, die das alles, das freie Feld, so viel bedeckt und auch so diese langsam anfangende Menschentraube, die sich mehr verdichtet, weil mehr Leute dann irgendwie mal dann zu diesen Sachen, die da ausgepackt werden, irgendwie hinströmen, vereinzelt. Und kannst sie dann auch ohne Probleme dann da im Gras absetzen, so ein bisschen abseits ist. Das geht. Und auch, was euch beim Flug noch so ein bisschen auffällt, ist, dass wieder vermehrt ein paar Tauben in die eine oder andere Richtung liegt. Hauptsächlich vom Dorf weg. Nyx und Eras, wir springen mal wieder. Achso, wir haben noch was. Ja, Dalia? Ich wollte nur einmal ganz kurz fragen, wie weit das hohe Gras denn entfernt ist von Eras und Co. Also ich wahrscheinlich hätte Abraxas sich jetzt so in einem Sicherheitsabstand gebracht, dass niemand wirklich darauf achten würde, dass da jetzt ein Vogel landet, egal ob er was zwischen den Krallen hat oder nicht. Aber so, dass du alle sehen kannst und dann deinen eigenen Weg finden kannst, um näher ranzukommen. Also das wäre so meine Idee gewesen. Henrik, muss man sagen, wie weit das da feasible ist. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen auch auf der Karte, weil dieser Krater ist ja relativ zentral in diesem, auch in der Mitte soweit dann auch so. Und man könnte dann schon das, ja, weiß nicht, da ist zwar eine befestigte Straße, wo die dann so herkam, so, aber da hast du überall, das ist ja alles unbefestigt da in diesem Zentrum da auch. Da kannst du auch mit einem kleinen Lauf, glaube ich, hinkommen zu der Gruppe und dich dann auch orientieren, nachdem du aus dem hohen Gras dann so ein bisschen rauskommst. Ich glaube, das ist nicht so wild. Du könntest natürlich noch mal auf Heimlichkeit noch mal würfeln, um das Ganze noch mal zu unterstreichen. Daria? Nee, in dem Moment Daria, wenn Daria näher kommen möchte. Alles klar, sorry. Ja, also wenn die Bahn gerade relativ, ich sag jetzt mal, frei aussieht, es ist ja auch relativ viel los. Es gucken ja jetzt gerade alle aus der Zeltstadt, was da los ist. Es ist eben ein bisschen tumultig. Dalia hofft, dass es wahrscheinlich nicht sonderlich auffällt, wenn irgendwo eine Ratte rumhuscht. Es ist ein Dorf, da rennt bestimmt immer mal irgendwo ein Tierchen rum. Und wenn Eras nicht gerade mitten praktisch vor Ethereum gerade steht, würde sie gerne einmal Eras aufsuchen. Aber da müsste ich halt einmal wissen, wie die Entfernung ist oder hoch, wo Eras gerade steht. Also er hatte zusammen mit Azrael am ehesten oder am nächsten Kontakt mit Ethereum. Mhm. Ich würde schätzen, dass du dich wahrscheinlich erstmal von irgendwie aufmerksam machen müsstest, dass Eras sich ein bisschen entfernt vielleicht oder so, weil er hat ja speziell versucht, irgendwie die Aufmerksamkeit und die Diskussion so ein bisschen auf sich zu lenken mit Azrael zusammen. Okay, schlecht. Nix hast du bisher nicht gesehen. Nix habe ich nicht gesehen. Nee, in dem Moment jetzt so nicht, nein. Okay. Also die ist aber auch an der Kapuze, ne? Kapuze, sobald die auf ist, sieht man die Leute halt auch einfach nicht mehr. Du kannst halt, also du siehst schon, wo dieses Zentrum mit Ethereum und so weiter, du kannst das schon einigermaßen abschätzen, in welche Richtung das geht und wie du so aus dem hohen Gras gucken kannst. Das schon, und du kannst dich auch orientieren, aber es ist natürlich jetzt da, von deiner Position, wo du da irgendwie bist, ist es alles gar nicht so einfach, alles, was außerhalb von dem Zentrum ist, irgendwie einzuschätzen. Ethereum, aber... Könnte Dalia, also könnten wir quasi würfeln, ob Dalia nichts sieht, wie sie bei der Zeltstadt sich durch den Schatten durchdrückt? Sie kann natürlich dann nochmal gucken, ob sie irgendwie was sieht, ja klar. Ich möchte mal rumschauen. Okay, dann wäre das auch nochmal eine Wahrnehmung. Und jetzt kommt natürlich nichts zugute. Sie hat sich ja jetzt nicht separat nochmal versteckt, sondern ist da einfach zwischen den Zelten durch. Also ist verdeckt, aber jetzt nicht aktiv nochmal versteckt. Also hätte ich gesagt, das ist eine 12 dann. Okay, ich habe das Glück. Wahrnehmung habe ich auf jeden Fall nochmal +3, da bin ich geübt. Mhm. 16? 19! Ihr würfelt sehr gut. Ich sehe schon... Als du dein Köpfchen durch das hohe Gras steckst und, wie gesagt, einfach zu sehen, Ethereum und wie sich das da alles irgendwie, und du kannst auch schon so sehen, okay, das könnte Eras gewesen sein und ist auf deiner Höhe vielleicht so irgendwie, auch könnte das unser Azrael sein. Du schaust dann aber irgendwie, da fehlt ja noch wer, und du guckst so bei den Zelten irgendwie so durch, du gehst vielleicht noch ein bisschen parallel im hohen Gras und kannst dann eine Gestalt sehen, die von der Größe her passt, aber die du nur so kurz zwischen den Zelten entlang huschen siehst, die dann irgendwie mal so kurz stehen bleibt, und du siehst das auch nur so ein bisschen schemenhaft immer mal vorbeihuschen, die Person. Dalia ist sich nicht ganz sicher, aber das soll schon schief gehen. Sie möchte zumindest einmal schauen, ob das die Person ist, von der sie glaubt, dass sie es ist, und würde mal vorsichtig durch das Gras und von einem Busch zum nächsten in dieselbe Richtung zumindest huschen. Mhm. Um zu erkennen, ob es sich wirklich um nix handelt oder nicht. Du willst nach wie vor verdeckt bleiben? Ja, okay, aber es ist ja auch eine Art. Ist okay. Nee. So verdeckt wie möglich. Ist okay. Ich will jetzt einmal sonst. Du hast schon recht. Da läuft halt auch mal Getier lang. Das ist ja auch im Wald, also Quark. Also, du musst schon eine kleine Kurve so drumherum gehen, damit du so nicht gerade in Sichtfeld irgendwie kommen würdest. Mhm. Aber du kannst dann deine Position so weit verändern, dass du mehr so zwischen den Zelten entlang kommst. Entfernt sich damit quasi auch ein bisschen von dem Zentrum. Und hier und da musst du schon den ersten Stiefeln ausweichen, die gerade eben aus den Zelten mitsamt Inhalt rausstolpern Richtung Zentrum. Ich habe so eine Ratatouille-Szene jetzt auch schon wieder im Kopf. Und so auch unter einer Schnur vielleicht nochmal drunter oder unter so einer Ecke und nochmal kurz warten und nochmal schauen. Aber dann siehst du diese Person, die wieder so ein bisschen gebückt eben nicht das Zentrum ansteuert, sondern eher irgendwas guckt und irgendwas in der Hand hält und so ein bisschen gebückter irgendwie unterwegs ist. Aber ist es nix? Solange wie Dalia sich nicht sicher ist, dass es ist, bleibt Dalia irgendwo versteckt. Erstmal weiß ich nicht, und unter einem Busch oder hinter einem Zelt oder so. Solange wie sie es nicht wirklich zu 100% erkennen kann. N-n. Was macht diese Person denn da gerade eben? Also Nix ist immer noch quasi am Gucken. Die Aufmerksamkeit ist logischerweise nicht auf der Ratte, die hier irgendwo durch die Gegend wandert, sondern immer noch so guckt, versucht einfach abzuschätzen, wie die Situation sich auf dem Marktplatz entwickelt. Also es sieht ja durchaus, dass halt ne, mehr und mehr Leute sich interessieren und dass halt die Aufmerksamkeit auf jeden Fall nicht mehr so bei der mit Magie spielenden Katze und dem manchmal stotternden Elfen ist, sondern ja, sich in der Richtung wendet, die sie nicht so gut findet. Und sie hat halt auch so, ne, so halb versteckt jetzt nicht wirklich die Chance, irgendwie auch Azrael auf sich aufmerksam zu machen, um so ein Zeichen irgendwie abzufangen. Ist auch ein bisschen schwierig, wegen Kapuzen und all sowas. Also die Überlegung, etwas anzuzünden, nimmt Formen an. Vor allem, wenn sie abschätzen kann, sind die Leute, die besonders interessiert sind, die Leute, vor deren Zelt sie gerade steht. Es wird auch mal von dem Getuschel dann sich einer mal gelöst haben in die Richtung, ja. Das auch. Also du kannst ja von deiner Position, kriegst du ja so mehrere von diesen Zelten dann irgendwie grob mit. Vielleicht jetzt nicht alles Getuschel, aber von dem, ja, tendenziell. Na gut, dann haben wir jetzt den Punkt erreicht. Nix hat natürlich die Zeltstadt beobachtet und sie hat ja auch vorher gesagt, oder ich hatte auch gemeint, ne, es wird auf jeden Fall ein Es soll ja ein kleiner Brand sein, der so ein bisschen in sich contained ist und nicht möglichst. Es soll ja nur eine Ablenkung sein. Kein, wir fackeln jetzt einfach alles ab. Es soll ja natürlich auch einfach ne, ein bisschen vielleicht wie ein Unfall wirken. Das heißt, sie guckt sich so ein bisschen um. Gab es da vielleicht irgendwo eine Feuerstelle, wo man sagen könnte, vielleicht war die nicht ganz aus oder irgendwas. Genau. Also würde sie so eine, sagen wir mal, ist irgendwo vielleicht so eine kleine ehemalige Feuerstelle, wo jemand gesagt hat, ah, da habe ich mir vorhin eine Suppe gekocht, wo man sagen könnte, schade, dass das nicht ausgemacht wurde, sachgemäß. Am ehesten, weil es ja um Feuer machen oder Feuer einschätzen und so weiter, ich bin gerade bei einem Wurf Überlebenskunst, um Feuer zu machen und du sagst ja, du willst ja auch nicht hier die Inferno beschwören. Nein. Also ist über, abstrakt vielleicht Überlebenskunst ganz gut. Mhm. Und wie gesagt, es ist ein bisschen Wind, der macht es schwieriger. Es ist. Aber so ein Wind kann natürlich halt auch, gerade wenn da, stell dir mal vor, da hat jemand ein Süppchen gekocht und da war so ein kleines Lagerfeuer und da ist so ein bisschen Wind, der einfach so, na, so eine Kohle, die nicht ganz, die vielleicht noch so ein bisschen geglimmt hat, ist halt leider auf dieses Zelt drauf geweht worden. Schade, aber so, ja. Kinder, entstehen Waldbrände, wenn ihr das nicht steht. Wenn ihr nicht ordentlich eure Feuerstellen löscht. Ich meine, das ist auch total legitim. Ne? Also wir haben ja auch jetzt alle den Bürgermeister kennengelernt. Ne? Und der ist jetzt auch eher so ein ne, entspannterer Typ. Ne? Beim Bau der Häuser wird nicht auf irgendwas geachtet. Warum sollen da Feuerstellen besonders geschützt sein? Ja, also ich glaube halt auch nicht, ne, dass die Zeltstadt, also da gibt es garantiert nicht hier sowas wie die Samholder Feuerwache, die da guckt, oder das Ordnungsamt von Samhold, das einfach schaut, ob die Feuerstelle auch oder das Feuer nur da gemacht wurde, was nicht gemacht wurde. Du nutzt das auch noch gnadenlos jetzt aus, dass ich keine Feuerwehr... Niemals würde ich das tun. Ich hätte gerne, um das einzuschätzen, also natürlich wirst du mal ein Feuer finden, aber um so ein bisschen das einschätzen zu können, hätte ich gerne einen Wurf und dann möchte ich speziell, wäre natürlich dann Überlebenskunst, wir drehen es dann mal wieder so, also ne, wieder ne, wie bei Baldur's Gate, ein Schwierigkeitsgrad von 15. Es ist ja so medium schwer und einfach mal, wie das Ganze dann so passiert. Also Überlebenskunst habe ich plus 2. Mhm. Ich habe wieder eine 18 gewürfelt. Das heißt, ich habe eine 20. Keine Natural, aber trotzdem. Du siehst ein günstiges Ziel in einer, nicht bei deinem Zelt, wo du gerade eben bist, sondern eins weiter, was sich eine Feuerstelle teilt, sogar mit einem anderen Zelt. Und beide Zelte sehen sogar gerade eben verlassen aus. Und dieses Feuerchen, was da drauf, da hat wohl jemand irgendwie ein Tier und drauf gesteckt irgendwas, weiß nicht, irgendwas, was da irgendwie so vor sich hin brunzelt, auf so Stöcken. Das ist noch nicht so ganz professionell irgendwie alles angelegt. Eine Ratte vielleicht? Das war auch gedacht. Ich habe gestern erst bei Baldur's Gate einen gebratenen Weltraum-Miniaturhamster gefunden und so, oh nein. Nicht der Space-Hamster. Nein. Aber das wäre ein lohnendes Ziel, um möglichst, die Zelte stehen sogar noch so ein bisschen freier. Das heißt, es wären vielleicht auch erstmal nur zwei Zelte, die brennen würden. Und der eine hat dann auch noch so Wimpel und der sieht auch schon so schief aus. Und es ist alles, Ach, das ist ja traurig, ne? Das ist sehr, sehr schade für die Besitzer dieser Zelte. Also, es ist vielleicht ein bisschen zu einladend für Nix, die vielleicht Erfahrung mit solcher Art der Ablenkung hat. Und gerade wenn das Schöne ist, also wenn da offenbar noch ein Feuer ist sogar, wenn da jemand einfach seine gebratene Bisamratte am Spieß hat, unbeaufsichtigt gelassen, mit vielleicht so ein bisschen glühenden Kohlen oder irgendwas. Das heißt, sie müsste noch nicht mal irgendwas anzünden, sondern sie kann vielleicht auch einfach mit ihrem Stiefel so ein bisschen so eine Kohle da Richtung Zelt kicken. Das geht absolut. Also du kannst da ganz einfach dann elegant in das Zelt, was dir weniger gut gefällt, ein Brocken viel zu heißer Kohle sanft in eine ungünstige Position bringen, ja. Das, genau das, also Nix hat nochmal geguckt, ob jemand in dem Zelt ist, weil... Nein, also das will ich jetzt mal rausgegangen, dass du jetzt nicht irgendwie da einem... Nee. Also ich wollte es ja nur nochmal gesagt haben, nicht, dass du plötzlich sagst, ja, und da haben übrigens drei weißen Kinder drin geschlafen, die sich da niedergelassen haben. Ich wollte dann nur nochmal sicher gehen. Du meinst, also, weil deine Probe geschafft ist, sage ich dir nicht, dass da drei weißen Kinder in dem Zelt schlafen. Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht nicht. Ne? Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Sie hat auf jeden Fall nur nochmal sicher nochmal reingeguckt und dann hat sie hat da einfach eine entsprechende Kohle hingekickt. Und guckt gerade so, ne? Weil sowas dauert ja auch so. Entsteht ja nicht gleich ein großer Brand draus. Ne? Aber sagen wir einfach mal so, sie guckt, ob sie nachhelfen muss. Damit das Feuer und die Ablenkung vielleicht ein bisschen schneller passiert. Nee, also so, wenn du das eine Weile, du hast das ja da reingetreten und so wie das anfängt, fängt es schon an zu schmauchen, sodass du dich da durchaus auch drauf verlassen könntest, dass da in sehr geringer Zeit ein ganzes Zelt brennt. Okay. Dann mindestens ein ganzes Zelt. Okay, dann würde sich Nix jetzt quasi davon entfernen. Nicht der Weg, den sie gekommen ist, sondern quasi in die andere Richtung und sich so ein bisschen nicht anschleichen, sondern sagen wir mal so, sie bewegt sich auf eine Art und Weise, dass es nicht schleichen ist, aber halt nicht auffällig, sodass sie sagt, sie schlendert vielleicht so ein bisschen ab einem bestimmten Punkt, dass es normal aussieht, sich so der Gruppe anzuschließen. Oder so, als hätte man einfach so, als würden die hinteren Leute nur denken, okay, eine Person hat einfach, die war schon die ganze Zeit da, die hat jetzt einfach nur einen Schritt nach vorne gemacht. Du bewegst dich so vom Crime weg. Ja, und schließt sich dann quasi so den Leuten an und vielleicht macht sie sehr auffällige Schnüffelgeräusche, so. Riecht hier nicht irgendwas komisch, so nach dem Motto, so ein bisschen Einfach um schneller darauf aufmerksam zu machen, dass hier irgendwas doch ein bisschen komisch riecht. Vielleicht nach, wer weiß, Rauch. Mehr was? Nach brennender Bisamratte. Was macht denn, weil wir gerade noch da sind, unsere neu dazugewonnene Ratte? Du kannst das ganz gut beobachten, von deiner Position auch. Und wie dann plötzlich irgendwie diese Gestalt da in dem Feuer steht und dann irgendwie die Kohle einfach da reintritt und so und sich davon abwendet und so ein bisschen schnüffelt. Machst du irgendwas? Weil als die Person sich umdreht, dann kannst du auch sehen, dass es nix ist. Dann. Da nutzt Dahlia dann natürlich sofort die Chance. Und rennt mit einem Affenzahn so schnell wie die kleinen Rattenfötchen das können. Fötchen? Tatzen? Tatzen? Fötchen? Füße? Rattenfüße? So schnell wie sie kann in ihrer Rattenform rüber zunächst. Das muss man natürlich irgendwie auf sich aufmerksam machen. Das heißt, wenn du jetzt runterschaust, Nix, siehst du wahrscheinlich eine sehr aufgeregt vor dir rumhüpfende Ratte, die so immer so ein bisschen im Kreis so ein paar Runden zieht und so sich ab und zu mal so auf die Hinterbeine stellt und so ein bisschen sehr hektisch vor dir rumspringt, damit du nach unten guckst. Nix guckt dazu runter, aber es ist halt Samhold, ne? Da wundert einen halt einfach sehr wenig in dieser Stadt. Das heißt, also Nix ignoriert das so ein bisschen, weil es ist halt einfach nur eine Ratte in Samhold, die halt ein bisschen weird ist, so wie alle Leute hier. Und sowas hinterfragt sie halt schon gar nicht mehr. Also man weiß ja nie, was hier so im Trinkwasser ist. Okay. Einfach nur so im Kreis drehen, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Oh nein, sehr Tollwut. So vor deinen Füßen dachte ich so halt immer so ein bisschen hinstellen, ne, und dann umhelfen, einfach damit du runterschaust. Und wahrscheinlich hatte Dahlia einfach die Hoffnung, dass du sie erkennst, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das einzige Auffällige an dieser Ratte ist halt, dass sie halt etwas ungewöhnlich gefärbt ist mit ihrem kupferfarbenen Fell. Aber es ist halt immer noch eine Ratte. Und außer wild hektisch rumrennen und piepsen, kann sie halt gerade auch nicht viel machen. Abraxas würde sich sonst auf Nyx Schulter sinken lassen und sie so von der Seite ankrähen. Direkt ins Ohr. Aber Abraxas kennst du ja auf jeden Fall. Ja. So ein bisschen an der Kapuze zupfen und mit dem Kopf auf die Ratte zeigen. Würde so zurückziehen und wäre wahrscheinlich einfach komplett verwirrt, weil, okay, dass quasi die Fauna, warte mal, Fauna von Samhold ist halt einfach gerade mal wieder besonders weird. Du bist eine Disney-Prinzessin heimlich. Ja, das ist einfach so der. Ich meine, Disney gibt es ja in diesem Universum, glaube ich nicht. Korrigiert mich gerne. Aber wer weiß. Der Evil Overlord. Das heißt, sie sind so ein bisschen so im Tugging War, was ihre Kapuze angeht. Und wird halt angekräht und ist halt so ein bisschen, sie will ja nicht, dass auf sie aufmerksam ist. Das heißt, sie schubst gerade Abraxas so ein bisschen, versucht ihn so von sich wegzuschubsen, guckt aber währenddessen auch noch runter, wo diese Ratte einfach durchdreht. Und sie hat einfach gerade vor allem Sorge, dass von ihrem Feuer abgelenkt wird. Und im Hintergrund fängt Angst an, die Stadt zu brennen. Weil es soll ja nicht die Aufmerksamkeit, sie hat ja versucht, also sie wollte eine Ablenkung schaffen, aber das ist nicht die Ablenkung, die sie schaffen wollte. Kommen gleich alle Tiere. Hilfe, Hilfe. Sehen Azrael oder Azrael steckt nicht, oder? Azrael steckt gerade im Vogel, sonst könnte er das nicht machen. Achso, Azrael steht gerade. Azrael sitzt quasi in dieser Mitte mit dem Gesicht Richtung Eras und sieht so ein bisschen weggetreten aus, weil er halt wagt quasi und so leicht anfängt, in eine Richtung zu kippen, weil er gerade im Vogel steckt und versucht, sich das nicht anmerken zu lassen. Okay. Ich habe aber auch gedacht, wir sind auf jeden Fall noch ein gutes Stückchen weiter weg, dass wir jetzt nicht so ganz das Zentrum der Aufmerksamkeit werden würden, oder? Ne, weil, okay. Also, Nix ist ja noch quasi nicht. So, na, zurück zur Menge, also wo halt ein paar Leute standen, weil sie wollte sich ja wieder in die Menge reinmischen, bevor sie zur versehentlichen Disney-Prinzessin geworden ist. Und wollte ja quasi einfach durch das Schnüffeln, wollte sie halt nur so, ne, so unterbewusst quasi, dass irgendwer anders vielleicht auch, okay, hier schnüffelt jemand, rieche ich auch etwas, Feuer, wollte so darauf aufmerksam machen, das war der subtile Plan, bevor alles so ein bisschen tierischer wurde, sagen wir es mal so. Das heißt, sie ist halt einfach noch besorgt, dass halt, ne, die Aufmerksamkeit jetzt auf sie kommt und sie merkt halt schon, sie macht so diese Schulterbewegung, um so, soll ich schon sagen, Ära so, Praxas so runter zu ja. schütteln. Aber möchtest du nicht auch noch ein Tier werden? Komm, wir werden jetzt alle Tiere einfach. Ich habe schon geschaut, leider nicht drin. Oh, schade. Ich meine, das wäre es jetzt noch gewesen. Das wäre dann einfach Nix und ihr Kleintierzüchterverein oder so. Das heißt, also sie merkt aber, dass sich Praxas offenbar nicht so runterschütteln lässt. Und sagt so, was ist denn? Er zeigt halt, er flattert dann halt runter zur wenn er merkt, dass er die Aufmerksamkeit hat von nix, flattert er runter zu Dahlia und piekt die so ein bisschen und kräht. Die Ratte? Was ist mit der Ratte? Also sie kommt sich schon ein bisschen, also sie versucht leise zu sprechen, weil sie hat zwar gerade geschnüffelt und wollte so Leute beeinflussen, auch zu das Feuer zu riechen, aber jetzt gerade wird sie so ein bisschen, okay, es wird zu weird und sie ist etwas... Sie kommt dann runter zu der Ratte. Ja. Dali unternimmt nochmal einen letzten Versuch, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass sie es ist. Mhm. Huscht nochmal ganz schnell in das Gebüsch, was in der Nähe ist. Schnappt sich ein Blättchen und legt dieses Blatt auf den Fuß. So ein bisschen. Also, es ist natürlich wahrscheinlich irgendein frisches, grünes Blatt, aber vielleicht versteht sie den Hinweis, ja. Und da steht er so ganz aufgeregt raus. Mit den Flügeln so, zeigt auf das Blatt, zeigt auf die Ratte, zeigt auf das Blatt, zeigt auf die Ratte. Nix ist einfach, Nix ist nur verwirrt und sagt, ist das ein Freund von dir? Vielleicht müssen wir eine Intelligenzprobe machen noch. Nimmt die Ratte, sofern es geht, mit seinen Flügeln, dreht sie so hin, dass man die Maserung des Fells mehr sehen kann. So, kra! Kra! Und ich bin ganz ehrlich, es bringt gar nichts, versteht einfach überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Denkt einfach nur, okay, die Ratte ist ein Freund des Vogels. Und soll ich sie aufheben? Dahlia springt noch aufgeregter. Okay. Nix denkt sich einfach nur, sie muss weg von dem potenziell größer werdenden Feuer hinter sich und die Aufmerksamkeit und quasi von sich ablenken. Und sie hofft einfach nur, dass sich keiner von diesen Leuten, zu denen sie sich gestellt hat, umdreht und sieht, wie sie mit M. Vogel redet und eine Ratte vor ihr tanzt. Das heißt, sie guckt immer so zu den anderen und geht dann ganz schnell in die Knie und scoopt quasi diese Ratte so auf. Und stopft sie in ihre Tasche rein. Einfach so. Erstmal guckt sie einfach so an und weiß einfach nicht und steckt sie dann einfach in ihre Tasche, guckt den Rahmen an. Zufrieden? Ist Abraxas zufrieden mit dieser Entwicklung, dass die Ratte jetzt in der Tasche sitzt? Okay. Abraxas nickt, flustert und fliegt davon. Dahlia steckt die Nase aus der Tasche so. Also wenn du die so seitlich umhast, stelle ich mir so vor, dass ne, man kann ja meistens so ein Stück seitlich irgendwie reingreifen, wo sie zugemacht wird. Da guckt Dahlia ein Stückchen raus. Kurze okay. Zwischenfrage. Ja. Nix, was findet die Ratte in der Tasche vor? Ist das wichtig? Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal gucken, was ich so... Weil es kommt ja nicht alle Tage vor, dass jemand in deinem Inventar rumwühlt. Ich dachte mir, vielleicht ist das interessant. Ja, das stimmt. Aber es ist ja nur die Jackentasche und das meiste wäre wahrscheinlich irgendwie... Also alles, Messer. Was an Messern und sowas an ihr ist, ist ja nicht in der Jackentasche. Also, ein Lebensmund, Vorsicht! Nein, also Messer sind da nicht drin. Die Gut. sind schön an Körperstellen und sowas rangeschnallt. Ein länglicher violetter Stein ist da offenbar drin. Den sie irgendwann mal bekommen hat. Der ist ein, da habe ich mir Neuhirt aufgeschrieben. Also, genau, da ist ein länglicher violetter Stein in der Tasche und vielleicht so der ein oder andere Wollrest. Könnte auch in dieser, ist bequem. Könnte auch in dieser Tasche sein. Also, ja, wir haben einen Stein und Wolle. Okay. Ja, dann mache ich es mir so halbwegs bequem, stecke die Nase raus und versuche ein bisschen mitzuschauen, damit ich alles mitbekomme. Nix, guckt einfach nur so runter. Das heißt, du siehst so ein bisschen was, vielleicht siehst vielleicht mehr von ihrem Gesicht, als du bisher gesehen hast, einfach durch die neue Perspektive, also so ein bisschen so Ansatz von weißen Haaren, von einem weißen Zopf, der in die Kapuze gesteckt wurde und ein bisschen blasse Haut. Okay. Ja, also Nix hat jetzt eine Ratte in der Tasche. Das, nachdem dieses Problem, die Ratte scheint zufrieden zu sein. Das heißt, sie guckt sich dann einfach nur so um. Okay, die Ratte bewegt sich nicht mehr. Der Vogel pickt sie nicht mehr an. Sie muss mit niemandem einen Tug of War um ihre Kapuze machen. Das heißt, für Nix ist die Situation weird, aber geklärt. Das heißt, sie kann sich wieder einem anderen Problem zuwenden. Ein typischer Dienstag. Und guckt einfach nur, ob quasi irgendwer was von diesem ganzen Akt mitbekommen hat. Wir wechseln einmal rüber zu Eras, beziehungsweise auch zu Azrael nochmal. Nachdem das da so in der so ein bisschen passiert ist da drüben. Davon habt ihr hat Eras ja nicht so viel mitgekriegt. Azrael ja natürlich dann schon. Bitteschön. Das fand alles relativ gleichzeitig statt, oder? So. Ja, also, einfach nur umdrehen. Ich glaube, wir haben Schläfen massieren. Und der Rest ist Eras. Ich habe dich leider jetzt akustisch nicht verstanden, weil Alina gesprochen hat. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ja, klar. Azrael hat sich einfach umgedreht und wieder dem Gespräch zugewandt und massiert sich so genervt in die Schläfen. Ah, okay. Kann Eras anhand deiner Körperhaltung wahrnehmen, was da gerade mit dir passiert ist? Machst du das öfter? Ist das was wir in den letzten Wochen, die ja da seit dem Zwischenfall mit dem Portal und kam das häufiger vor, dass diese Körperhaltung, diese Trance, in der Azrael verharrte, ist das was Eras zuordnen kann oder ist das jetzt neu für ihn, um das einordnen zu können? Ich würde schon sagen, dass das, also Azrael macht das jetzt nicht ständig, aber wann immer es praktisch ist und wann immer es hilft. Also ich glaube, ich habe es in der ersten Staffel auf jeden Fall mal benutzt, da könntest du es gesehen haben. Und ansonsten, ja, sollte es, glaube ich, auch im Rahmen deines magischen Verständnisses sein, dass du weißt, was es ist. Ist ja auch nicht versteckt oder ja, so. Der ist ja, das ist ja, das ist ja mehr Talent als Skill. Ja, das ist ja fast, so. Ne, der studierte Caster bist ja du. Ja, dann würde Eras, Henrik, was ist so in der Zwischenzeit passiert? Die haben da ihre Sachen da, ihre Überzeugungs-Items sozusagen bereitgelegt. Was macht denn hier vor allen Dingen hier der Oberelf? Also steht er einfach daneben und betrachtet das so, oder? Ja, also die Arbeit übernehmen seine Henchmen so. Also der eine, wie gesagt, baut ja dann irgendwie wirklich so ein Zelt zu sein, was er aus so einem immer vollen Beutel da rauszieht. Oder immer leer, je nachdem. Er zieht da halt so irgendwie wirklich anscheinend so ein Zelt hoch, was so ein Reisezelt, was auch noch ein bisschen dauern wird, es aufzubauen. Macht sich da aber ran. Der andere packt halt so die Sachen aus. Ist auch ein bisschen schon was zusammengekommen irgendwie von Sachen, die teuer aussehen und die wahrscheinlich auch magisch aussehen, die so ein bisschen drapiert wurden. Etherion macht nicht die Anstalten, irgendwas hier so zu machen. Und die ersten Leute, die halt aus den Zelten so langsam rauskamen, fangen schon irgendwie an, so die ersten zu sagen, ja, wir haben ja so einige Leute gesehen, die hier hin und her und so, und was gibt's denn für eine Belohnung? So, und dann Ethereum wendet sich schon so langsam zu dieser Gruppe hin, wo hier und da irgendwie einer irgendwas behauptet. So. Okay. Wenn Azrael sozusagen so ein bisschen mit seinen Pfoten seinen Kopf massiert, würde er das auch mal ihm eine Nachricht schicken? Ich hoffe, dass das jetzt nicht bei Azrael zu einer Überlastung führt. Und er würde ihm halt mitteilen, also er würde ihn halt direkt fragen, hast du heute etwas über Abraxas erfahren? Gibt es Neuigkeiten? Also ich stelle mir vor, dass diese Nachricht irgendwie leicht geflüstert klingt, ich weiß nicht. Ja. I guess. Du kriegst die Antwort und sie hat so einen leicht genervten Unterton. Natürlich. Natürlich. Katze muss alles machen. Sie ist hier, sie ist in Sicherheit. Mehr sagt er nicht. Und das ist für Eras tatsächlich so die Einladung. Er schreitet auf Azrael, also wirklich, er nimmt in sehr großen Schritten, er stellt vielleicht ein bisschen weiter weg und schaut Richtung Aetherion und guckt, wo der gerade so hinguckt. Wahrscheinlich, wie du es gerade gesagt hast, redet er vielleicht gerade mit einer Gruppe oder er fängt so an, sieht ja. Er ihn gerade? Es fängt da irgendwie gerade eben ein Gespräch an und fragt nach weiteren Details. Ohne irgendwas zu sagen, greift er Azrael unter den Arm und ruft nur so, Herr Thyrion, der Katze ist sehr schlecht. Ich muss sie leider versorgen. Wenn ihr mich sucht, ihr wisst, wo ihr mich zuletzt gefunden habt. Wir sehen uns und dreht sich einfach um und versucht Richtung Dorf zu laufen und flüstert dann zu Azrael, Kannst du sie irgendwie zur Taverne oder so? Irgendwo, wo wir in Sicherheit sind. Und er denkt da gar nicht drüber nach. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, wir sind die Chefs von der Taverne. Wir machen einfach ein Schild, geschlossen. Und dann können wir uns erstmal unterhalten. So, das ist der Plan. Der Katze ist schlecht. Ich glaube, so wow. Und dann, wechselt er wieder in Abraxas, der wieder herabsegelt. Azrael, was kotzt so schnell, wir müssen gehen. Die Katze kotzt. Und das Geräusch, ich hätte es so gerne jetzt als Soundgeräusch. Nein, so tief singt Azrael nicht. Der spielt da nicht mit, der lässt sich zwar tragen, aber er wird nicht einfach so zu tun, als würde er kotzen.